Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Willkommen zu unserer Ursendung Ein guter Mensch. Ein guter Mensch möchte Gilles Jean eigentlich sein. Jedenfalls sollten die Menschen in seiner Umgebung ihn so sehen. Allerdings schwierig. Gilles Jean trifft seinen Jugendfreund Bruno wieder. Alte Geschichten werden erzählt, doch Bruno hat ein aktuelles Problem. Sein Sohn Zachary hat einen Unfall. Er war beim Apfelpflücken vom Baum gestürzt, direkt ins Koma. Der Krankenwagen kam zu spät. Jetzt will Bruno die Transportgesellschaft verklagen. Gilles Jean, der Anwalt ist, soll die Gesellschaft vertreten. Er steht also auf der gegnerischen Seite. Das Theaterstück »Ein guter Mensch« der franco-kanadischen Autorin und Übersetzerin Fanny Britt wurde 2013 mit dem Preis des kanadischen Generalgouvernements ausgezeichnet. Der Saarländische Rundfunk beauftragte die deutsche Übersetzung. Zwischen mir und einem Dasein als guter Mensch liegt eine mehrspurige Landstraße, die an einem Obstgarten vorüberführt. Wollte ich ein guter Mensch sein, wäre das wie der Versuch, von der anderen Straßenseite aus einen Apfel vom Baum zu pflücken. Schnell folgen auf diesen Wunsch drei unausweichliche Feststellungen. Erstens, es ist einfach zu viel Verkehr. Zweitens, ich habe keine Zeit zu warten. Drittens, Äpfel kann ich mir genauso gut kaufen. Ich heiße Gilles Jean. Ich bin Anwalt. Mein Name ist kein Name, sondern ein Geräusch. Nur Schwachköpfe oder Filmstars heißen so. Mein Name klingt wie eine Ausspracheübung. Gilles Jean oder Jean-Gilles? Jean-Gilles oder Gilles Jean? Wenn ich den Ausdruck »ein guter Mensch« höre, erscheint zwangsläufig und schon immer das Bild von Bruno in meinem Kopf, meinem Freund aus Kindertagen. Er versucht nicht, etwas anderes zu sein, und selbst wenn, würde ihm das nicht gelingen. Er ist in seinen moralischen Möglichkeiten eingeschränkt. Er ist gut, Punkt, fertig. Sowas sucht man sich nicht aus. 17 Jahre. Bist du sicher? Ich bin sicher. Ich dachte, es wären weniger. Es sind nicht weniger. Nicht schlimm, aber so ist es. 17 Jahre. Ein guter Mensch von Fanny Britt. Aus dem kanadischen Französisch von Frank Weigand. Als ich auf die Welt kam, hatte ich bereits drei Brüder. Alle drei bereits Geister. Jacques, Eugène und Jean. Jacques-Jean, Eugène-Jean und Jean-Jean. Jean-Jean war adoptiert. Um sicherzugehen, dass er wusste, wo er hingehört, hatten sie ihm den Namen Jean gleich zweimal gegeben. Jacques-Jean kam als erster, ein winzig kleines Baby, 2 Monate zu früh geboren, das meine Mutter zum Schlafen in die Ofenklappe legte, um es fertig zu backen. Eines Novembermorgens jedoch wachte Jacques-Jean zwischen einer Flut von Marmelade und einer Ofenladung Torten nicht mehr auf und wurde neben dem Großvater im Familiengrab auf dem Friedhof von Bienveillance beigesetzt, direkt hinter der Trauerweide. Eugène Jean kam als Zweiter. Diesmal ging meine Mutter kein Risiko ein. Sie legte sich 9 Monate lang ins Bett und entspannte weder Beine noch Finger noch das Herz, bis sich Eugène seinen Weg nach draußen gebahnt hatte. Ein dickes, 10 Pfund schweres Baby, den Kopf so voller dichter, schwarzer Haare, dass man es den Inuit nannte. Eugène Jean lächelte die ganze Zeit, aß die ganze Zeit, schrie die ganze Zeit, so sehr, dass er meine Mutter aus ihrer Trauerstarre riss und sie sich wieder der Marmelade, den Torten und dem Sauerteigbrot zuwandte. So sehr, dass, als er 3 Jahre alt war, alle außer meiner Mutter den zerbrechlichen Jacques Jean vergessen hatten. Eines Juliabends jedoch stieg Eugène Jean die Böschung bei Paré hinter dem Kiosk hinunter, um sich das schimmernde Flusswasser anzusehen, und kam niemals wieder herauf. Er wurde neben dem Großvater und Jacques Jean im Familiengrab auf dem Friedhof von Bienveillance beigesetzt, direkt hinter der Trauerweide. Ja, wir waren 22. fast 23. Ich war fast 23. Du warst gerade 22 geworden. Das hatte ich vergessen. Nicht schlimm. Aber ich würde mich gern daran erinnern. Das war, als wir das Lamm über dem Feuer gegrillt haben. Ja, beim Grillfest am Quebecer Nationalfeiertag. Am kanadischen Nationalfeiertag. Ach, genau, am kanadischen Nationalfeiertag. Ja, es war der 1. Juli. Nach Eugène Jeans Tod schloss meine Mutter ihren Bauch. Der Laden ist nicht mal zu verkaufen, sagte sie. Der Laden ist zugemauert. Die Frauen aus der Gegend fanden das traurig, denn schließlich bringt eine verwaiste Mutter ausnahmslos jeden zum Weinen, sogar diejenigen, die kein Herz haben. Und als dann mein Vater nach Hause kam und meiner Mutter mitteilte, dass es eine Liste zur Adoption von Kindern ohne Zuhause gebe und sie ihm die Toilettentür vor der Nase zuschlug, ging mein Vater mit seinen Kumpels kiffen. Die wiederum erzählten zu Hause ihren Freundinnen davon, die am nächsten Morgen meine Mutter besuchten, um sie zu überreden, Ja zu sagen, da im Grunde ganz bienveillant samt und sonders die kleinen Jeans beweinte und es außerdem die 70er Jahre waren und sich damals jeder ständig in alles einmischte, zumindest behauptet es meine Mutter. So kam als Dritter Jean-Jean, ein kleiner blonder Junge mit einer Narbe auf der Wange und einem halb abgerissenen Ohr. Er war schon 18 Monate alt, rannte rum wie ein Großer, sang in seiner Badewanne und sorgte dafür, dass das Gesicht meiner Mutter wieder Farbe an den richtigen Stellen bekam. Jean-Jean war so sehr ein Jean, dass die Leute anfingen, Ähnlichkeiten an ihm zu entdecken. Nase vom Vater, Lächeln von der Mutter, kleine Froschzehen vom Bruder. Eines verregneten Sonntags jedoch kam der Sozialdienst und klopfte an die Tür meiner Mutter, um ihr mitzuteilen, dass die anderen Eltern, die leiblichen Eltern, Jean-Jean wiederhaben wollten. In Quebec ist so etwas möglich. Sie hatte vorgehabt, sich an seinem kleinen, 2 Jahre alten Körper festzuklammern, um ihm zu folgen, auch auf die Gefahr hin, sich von der Tür des Sozialdienstautos quer über den Kies am Straßenrand schleifen zu lassen. Doch man ließ sie nicht. Er wurde nicht bestattet, er war nicht tot. Für meine Mutter war das schlimmer. Bei Jacques Jean und Eugène Jean wusste sie wenigstens, was die machten. Sie wusste, wo die sich herumtrieben. Haben wir den kanadischen Nationalfeiertag gefeiert? Nein, es war das 75. Dorfjubiläum. Genau, wir hatten davor noch nie ein Lamm über dem Feuer gegrillt. Doch, einmal, zweimal. 2-3 Mal hatten wir schon ein Lamm über dem Feuer gegrillt. Also zu Marie Butins 40. Lisas Hochzeit. Und Servussiers Beerdigung. 3 Mal. Ich glaube dir. Ich weiß. Okay. Egal. Also 17 Jahre. 17 Jahre. Freut mich. Mich auch. Nach Jean-Jeans Abschied blieb meine Mutter 800 Tage und 800 Nächte lang im Bett, ohne jemals hinauszugehen und ohne jemals irgendjemanden hereinzulassen, außer den Mahlzeiten auf einem Tablett. Nach den 800 Tagen betrat mein Vater ungefragt das Zimmer, zog die Vorhänge hoch und die Laken herunter, legte sich auf den Körper meiner Mutter und schlief weinend mit ihr. Danach zog er einen Koffer unter dem Bett hervor, packte seine Kleidung hinein und ging für immer fort. 39 Wochen später kam ich zur Welt. Ich dachte, du wärst weggegangen. Ins Ausland, habe ich gedacht. Deine Mutter hat mir nichts erzählt. Nein, ich war bloß in Montreal. Ja, Raymond Black. Wenn du willst, verschieben wir das auf ein andermal. Willst du es auf ein andermal verschieben? Nein. Ich will bloß sicher gehen, dass es für dich, dass es für euch, für Isabelle... Lisa. Dass es in Ordnung ist. Keine Sorge. Du musst dich nicht... Aber ich freue mich. Okay. Es gibt Lamm heute. Mein Lamm. Ich kaufe jedes Jahr eins, ein halbes Tier. Meine Schwester nimmt die andere Hälfte. Mhm. Nicht überm Feuer heute Abend, nicht. Wir hatten keine Zeit, dieses Ding dazu auszuleihen. Nein, ich weiß. Bei allem, was so los ist. Okay, vielleicht sollten wir... Oh, stimmt, vielleicht sollten wir... Tut mir leid, es ist besser so. Wir ersparen uns einen Haufen Probleme, ich weiß. Wenn wir versuchen, nicht darüber... Ja. Versuchen wir am besten nicht darüber, weil bei uns zu Hause, wir reden sowieso... Verstehst du, das ist nicht... Bei uns zu Hause, wir reden sowieso über nichts anderes. Kann ich mir vorstellen. Also, wird uns das gut tun, habe ich zu Isa gesagt. Ich habe zu ihr gesagt, das wird uns gut tun. Das versteht sie. Das findet sie auch. Soll ich gehen? Nee, nein. Natürlich nicht. So kommst du mir nicht davon, du Drecksack. Okay. Als ich 7 war, bekam meine Mutter einen Anruf von ihrer ehemaligen Schwiegermutter, meiner Großmutter Jean, die ihr mitteilte, dass mein Vater erhängt im Obstgarten hinter ihrem Haus aufgefunden worden war. Anscheinend war es ihm nicht gelungen, die Splitter seines gebrochenen Herzens jemals wieder zu kitten, nachdem er meine Mutter verlassen hatte. »Ich bin froh, dass er das in unserem Obstgarten gemacht hat«, sagte meine Großmutter Jean. »Wenigstens hat sein letzter Atemzug gut geschmeckt.« Meine Großmutter Jean sagte oft »schmecken statt riechen«, »spüren statt sehen« oder »sehen statt hören«, zumindest sagt das meine Mutter. Sie zitiert häufig meine Großmutter Jean. Auch wenn sie darauf bestanden hat, sie mir nicht vorzustellen, nie. Meine Mutter hatte der Familie Jean niemals von meiner Existenz erzählt. Aberglaube. Sie hatte Angst, dass auch ich verschwinden könnte. Das ist normal, man kann sie verstehen. Er war der letzte Jean, sagte meine Großmutter, bevor sie auflegte. Sie konnte nicht wissen, dass das nicht stimmte. Der letzte Jean bin ich. Isa kommt gleich. Sie sagt, es tut ihr leid. Sie kommt gleich. Wenn es dir lieber ist, dass ich gehe, wir können ja auch ein andermal ein Bier trinken. Wir können... Sie will das unbedingt. Sie lässt bloß ausrichten, sie kommt gleich. Sie hat noch mit ihren Haaren zu tun. Okay. Sie dreht sich Locken, sonst findet sie sich hässlich. Aha. Und sie kriegt kein Wort raus, wenn sie sich hässlich findet. Das ist eine Frage der Motivation. Schön. Ich finde sie schön. Besser so. Wie bitte? Besser so als umgekehrt. Wie umgekehrt? Besser, du findest sie schön als hässlich. Ah, ja. Ich kann mir das nicht wirklich aussuchen, verstehst du? Er ist in seinen moralischen Möglichkeiten eingeschränkt. Er ist gut, Punkt, fertig. Sowas sucht man sich nicht aus. Deiner Mutter geht es gut. Das ist keine Frage. Hä? Du hast gesagt, deiner Mutter geht es gut. Nicht, geht es deiner Mutter gut? Ja, keine Frage. Ich wollte es dir sagen, für den Fall, dass es dich... Wir reden miteinander. Ich weiß. Wir reden regelmäßig miteinander, weißt du? Oh nein, ich weiß. Du hast gedacht, ich wäre ins Ausland gegangen. Du hast gedacht, meine Schuhe wären aus Krokodilleder. Die sehen so aus. Sowas trägt kein Mensch. Aber sie sehen so aus. Gib's zu. Ich hab dir gesagt, es ist kein Krokodilleder. Ich hab dir gesagt, es ist ein Motiv. Ein ins Leder geprägtes Motiv. Die machen das mit Pressen. Lederpressen. Echt beeindruckend. Wenn ich dir das sage, kannst du mir glauben. Technische Fortschritte. Warum sollte ich dich anlügen? Warum solltest du mich anlügen? Ja, warum? Ich weiß nicht. Warum lügst du mich an? Ich habe dir doch gerade gesagt, das sind ins Leder geprägte Motive. Das meine ich nicht. Ich habe dir gerade gesagt, meine Mutter und ich, wir reden regelmäßig miteinander. Umso besser. Umso besser. Das ist gut. Sie lebt allein. Weiß ich doch. Ich weiß das. Wir reden regelmäßig miteinander. Umso besser. Das ist gut. Aber das habe ich nicht gemeint. Was hast du denn gemeint? Nichts. Was nichts? Im Grunde bin ich wahrscheinlich neidisch. Ich bin neidisch auf deine Schuhe aus falschem gepressten Krokodilleder. Die sind schön. Echt schön. Danke. Deiner Mutter geht es gut. Okay. Kommt sie zum Abendessen? Was? Sie kommt zum Abendessen. Ich habe deine Mutter zum Abendessen eingeladen. Sie lebt allein. Aber warum hast du... Du hast mich das gerade gefragt. Du hast gesagt, kommt sie zum Abendessen. Als würdest du mich fragen. Als sollte ich die Antwort auf diese Frage geben. Da war der Tonfall, die gehobene Augenbraue. Alles, damit ich das als Frage verstehe. Ich weiß, tut mir leid. Es braucht dir doch nicht leid zu tun. Okay, tut mir leid. Kommt sie wirklich zum Abendessen? Ich dachte, du und deine Mutter, ihr redet regelmäßig miteinander. Wir sind alle so froh, dich zu sehen. Die Frau auf der anderen Seite der Tür ist meine Mutter. In Begleitung der Geister meiner drei Brüder. Sie folgen ihr ständig überall hin. Deshalb wird sie immer von einer Art Wind umweht, einem kühlen Windhauch, der allen drumherum diskret nahelegt, zurückzuweichen und sie durchzulassen, nicht unangenehm. Ich würde das nicht als unangenehm bezeichnen. Nach meiner Geburt knotete meine Mutter ein Stückchen Stoffband um ihr Handgelenk und das andere Ende um meines. Sie ließ das Band 4 Jahre lang dort. So lange, bis ich aus dem Alter heraus war, in dem meine Brüder zu Geistern geworden waren. Das ist normal, man kann sie verstehen. Danach band sie mich los. Da ich nicht rumrennen konnte, weil ich das noch nie alleine gemacht hatte, setzte ich mich lieber an den Küchentisch und las das Bildwörterbuch. Sie sprach es nicht aus, aber es freute sie, dass ich nicht sportlich war. Eines Morgens, während ich mir die Abbildung eines Mähdreschers im Bildwörterbuch anschaute, kamen 2 Frauen aus ihrer Frauengruppe aus dem Frauenzentrum, um ihr mitzuteilen, dass die Arbeitergewerkschaft der Arbeitergruppe der Arbeitskooperative jemanden brauchte. Jemanden, der die Interessen des Proletariats von Bienveillance verteidigt. Meine Mutter hatte eine Magisterarbeit über das russische Proletariat in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts geschrieben. Daher hatten die Frauen aus der Frauengruppe des Frauenzentrums an sie gedacht. Meine Mutter packte mich mitsamt meinem Bildwörterbuch ins Auto und nahm mich von nun an jeden Dienstagabend zu den Gewerkschaftsversammlungen mit. Die Frauen hatten sie gewarnt, du darfst keine Angst haben zu schreien. Von diesem Tag an gab es in Bienveillance 2 neue Gewissheiten. Erstens, meine Mutter war die größte Gewerkschaftlerin aller Zeiten. Zweitens, meine Mutter hatte keine Angst zu schreien. Ah, sieh da, mein Sohn. Ich hab dir doch gesagt, er kommt bestimmt. Hab ich dir nicht gesagt, er kommt bestimmt? Da ist er. Er ist gekommen. Habe ich es dir nicht gesagt, Bruno? Du hast es mir gesagt. Habe ich es dir nicht gesagt? Du hast es mir gesagt. Ja, ich weiß, ich habe es dir gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, das ist mein Sohn, der kommt bestimmt. Du wirst schon sehen, mein Junge, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut erzogen. Genau das hast du gesagt. Du hast gesagt, er ist gut erzogen. Nein, wer hat ihn denn schließlich erzogen? Na, wer hat ihn erzogen? Das warst du. Genau. Genau. Meine Wenigkeit höchstpersönlich. Und du sagst immer die Wahrheit. Ich versuche es. Mama. Da ist er ja, mein Junge. Da ist ja mein Baby. Deine Haare riechen. Ja, na, Tortenboden. Apfelshampoo. Nein, so hast du schon immer gerochen. Als du auf die Welt kamst, roch es nach Apfelkuchen. Angeblich. Als du auf die Welt kamst, war es Nacht, aber schon spät. Kurz vor der Morgendämmerung. Die allerdunkelste Stunde kurz vor der Morgendämmerung. Ich habe geduldig einen ganzen Abend lang auf dich gewartet. Ich habe mich nicht aufgeregt. Ich bin nicht einmal... ins Krankenhaus gegangen, ich weiß. War nicht nötig. Haben wir 2 sehr gut allein hingekriegt, oder? Das haben wir sehr gut allein hingekriegt, ohne irgendjemand anders. So ist es. Du und ich. Wir haben es immer geschafft, uns zu einigen. Wir mussten nie groß verhandeln, stimmt's? Wir mussten nie groß verhandeln. Das ist schon komisch. Wie? Das ist schon komisch. Ein Anwalt und eine Gewerkschafterin, die nie verhandelt haben? Wir haben uns das für die anderen aufgehoben. Ja, deine Freundin? Sie kommt gleich. Gilles? Der hat keine Freunde. Das weiß er, Mama. Gilles hat auch keinen Freund. Mama! Ja, hast du... Das ist vollkommen in Ordnung. Ich frag das einfach so. Aber hast du manchmal... Du hast es ihm nicht gesagt. Da gibt es nichts zu sagen. Gilles, wir sind Landeier, aber keine Esel. Esel sind übrigens sehr intelligent. Ich bin sicher, wenn du das Ganze ein bisschen entspannter angehen würdest, könntest du jemanden wie dich kennenlernen, der dein Leben teilen würde, der auch Schlangenlederschuhe tragen würde. Das ist Krokodil. Eigentlich ist das übrigens Leder mit Krokodilaufdruck. Ach, Na, ich sag bloß, kein Grund, sich zu schämen. Kein Grund, sich zu schämen, das habe ich schon immer gesagt. Kein Grund, sich zu schämen. Das habe ich schon immer gesagt. Kein Grund, sich zu schämen. Stimmt's? Meine Mutter geht oft mitten im Satz hinaus. So will sie sicher gehen, dass alles während ihrer Abwesenheit stehen bleibt. Dass sich nichts verändert. Dass wir sie nicht vergessen. Kein Grund, sich zu schämen. Aber das ist nicht... Ich habe niemanden in meinem Leben. Mach doch nichts. Ich weiß. Wenn du willst, du, kann das ich ist dir... schon, es ist schon in Ordnung. Weil du siehst gut aus. Danke. Du bist auch nicht alt. Nicht älter als ich. Nein, ich bin jünger. Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. Wir werden derselben Altersgruppe zugerechnet. Wir waren in derselben Schulklasse. Du bist nicht älter als ich? Wir sind beide nicht alt. Ich weiß. Wir sind so alt, wie damals unsere Mütter waren, als wir an die Uni gegangen sind. Warum sagst du das? Weißt du noch, wie sich deine Mutter auf die Motorhaube gestützt hat, als wollte sie durch ihr Gewicht verhindern, dass wir wegfahren? Weißt du noch? Nicht wirklich, nein. Ich schon. Meine war nicht da. Deine war nie da. Tja. Aber ich glaube, sie hatte am Abend vorher lange gearbeitet. Sie hatte einen Töpferkurs. Einen Töpferkurs? Ja. Mein Beileid. Hä? Wegen deiner Mutter. Ich weiß, das ist schon eine Weile her. 13 Jahre? Schon. Manchmal ist das reiner Zufall. Man weiß nie, wen es als Nächsten erwischt. Herzversagen, Leberversagen, das weiß man nie vorher. Ja... Nein, sie hatte auch ihre tägliche Literflasche 40-prozentigen. Das hat die Sache nicht gerade besser gemacht. Ah. Tja. Ja. Weißt du, 40 ist nicht mehr, was es einmal war. 40 is the new 30. Hä? 40 is the new 30. Okay. Das heißt... Ich weiß, was das heißt. Okay. Du hast bloß so... Ja, was? Du hast bloß so gezögert. Du hast hä gesagt, als würdest du nicht genau verstehen, was... Ich bin kein Intellektueller, aber... Hey, nein. Hey, das habe ich nicht gemeint. Ich bin kein Intellektueller, aber nein, ich verstehe hey, Englisch. Ich weiß. Ich weiß. Egal. Du hast ihm doch gesagt, kein Grund, sich zu schämen, oder? Es gibt wirklich überhaupt keinen Grund, dich zu schämen. Wir lieben dich. Aber das ist nicht... Ich weiß. Ich bin bloß... Er ist ein Einzelgänger. Wie seine Mutter. Sowas in der Art. Ich nicht. Ich bin echt froh, dass Isa... Die haben mich in ihrer Familie aufgenommen. Die haben mich aufgenommen, als wäre ich einer von ihnen. Und als Zacharide... Tut mir leid. Zacharie ist Isabels Sohn, 4 Jahre alt. Ein kleiner Kerl mit leicht wächserner Gesichtsfarbe und kleinen dunklen Ringen unter den Augen, die auf ein kurzes, hyperaktives Leben voller Junkfood hindeuten. Komisch, meine Mutter sagt, er war ein großartiges Kind, sanft wie ein Lamm mit einer Leidenschaft für Gemüse. Man hat eben nicht immer das Gesicht, das man verdient. Ich zum Beispiel habe das Gesicht eines Engels. Auf Fotos sieht Zacharie aus wie die schwarz-weißen Gesichter auf den Plakaten mit der Aufschrift »Kind vermisst«. Er sieht glücklich aus, denn für diese Plakate werden immer lächelnde Fotos verwendet, von denen man Bauchschmerzen kriegt. Tragisch lächelnde Fotos, weil man weiß, was kommen wird. Verloren lächelnde Fotos, weil die Kinder darauf verschwunden sind. Zacharie ist verschwunden, nicht im Sinne von entführt, nicht im Sinne von tot, aber trotzdem verschwunden. Er ist auf dem Bett eines Provinzkrankenhauses verschwunden, die besten sind, weil man in der Notaufnahme nie warten muss. Aber auch die schlechtesten, weil sie dort nie das haben, was man braucht, um Tragödien zu heilen. Zacharie liegt dort seit 38 Tagen im Koma, verschwunden. Er ist aus dem Baumhaus gestürzt, das Bruno für ihn gebaut hatte, hat sich den Schädel aufgeschlagen und seine Augen verdreht wie ein von Wilderern erlegtes Reh. So sehr, dass Bruno dabei an der Exorzist denken musste, wie er später zur Polizei sagte und ein schlechtes Gewissen bekam, weil er in einem derartig wichtigen Augenblick an einen Film gedacht hatte. Aber das ist typisch Bruno. Typisch Bruno, dem schon seine eigene Existenz ein schlechtes Gewissen bereitet. Der Krankenwagen kam 46 Minuten später, um Zachary abzuholen. Der Anwalt des von der Regierung bezahlten Subunternehmens, das die Krankenwagen disponiert, sagt, dass sowas eben vorkomme. Das sei das Traurige am Landleben, das im Übrigen durchaus auch seine Vorteile habe, wie saubere Luft und wahre Werte. Bruno und Isabel sagen, dass das Subunternehmen und sein Missmanagement der Telefonzentrale Zacharys vegetativen Zustand verursacht haben. Das Subunternehmen wird von Raymond Black vertreten. Sein Anwalt bin ich. Bruno und Isabel haben sich für einen Anwalt aus der Gegend entschieden. In erster Linie, weil er Isabels Onkel ist und das umsonst macht. Das ist das erste Mal, dass Bruno seinen Namen vor mir ausspricht. Natürlich bin ich mir voll und ganz bewusst, dass ich nicht derjenige bin, mit dem man hier Mitleid haben muss. Tut mir leid. Nein. Nein, tut mir leid. Wir hatten gesagt, wir würden nicht darüber reden und du hattest recht. Wir dürfen uns dadurch nicht... Ach, schon gut. Gilles. Was? Sag es ihm. Mama. Warum sagst du es ihm nicht? Ich hätte gern zuerst mit dir gesprochen. Diese Leute sind deine Familie. Ich weiß, aber der Sache... Mama, ich habe dir nicht mein Einverständnis gegeben. Und ich habe dir nicht mein Einverständnis gegeben, ein Arschloch zu werden, Jungchen. Nein, schon gut. Wirklich. Ich habe dir nicht mein Einverständnis gegeben, ein Arschloch zu werden, Jungchen. Meine Mutter hat eine Vorliebe für Phrasen mit Schockeffekt. Wenn ich dich dabei erwische, wie du die Entgleisung des Patriarchats unterstützt, kriegst du so richtig den Hintern versohlt. Ich habe dich nicht aufgezogen, damit du zusammen mit deinen englischsprachigen Freunden Leute mit dem Baseballschläger klatschen gehst, nur weil sie für die Unabhängigkeit sind. Oh nein! Gewalt ist keine Lösung. Wenn ich dir diese Überzeugung mit Gewalt in den Rachen stopfen muss, dann werde ich das auch tun. Keine Angst. Ich bin daran gewöhnt. Bei allem, was sie erlebt hat, ist es normal. Man kann sie verstehen. Wir mussten nie groß verhandeln. Denn ich bin vielleicht kein guter Mensch, aber ich weiß, wann ich besser den Mund halte. Im Lauf der Jahre habe ich eines erreicht, dass sie das unter vier Augen macht. Deshalb, aus Rücksicht darauf, zerrt sie mich jetzt, nachdem ich habe dir nicht mein Einverständnis gegeben, ein Arschloch zu werden, Jungchen, in Brunos Badezimmer. Du hast es dir doch nicht anders überlegt. Sag mir nicht, du hast es dir anders überlegt. Wehe, du hast es dir anders überlegt. Ich habe es mir nicht anders überlegt. Ich wusste, du würdest es dir nicht anders überlegen. Du bist ja schließlich der Sohn deiner Mutter, stimmt's? Mama. Und jetzt gehst du zurück ins Wohnzimmer und sagst deinem Freund, dass du nicht das Arschloch bist, für das er dich hält. Denn das bricht ihm das Herz. Er hält mich für ein Arschloch? Er hält dich für das, was du bist, mein Junge. Lass das. Nicht jeder kann die Wahrheit vertragen. Hör mit diesen Phrasen auf. In jeder Phrase liegt ein Körnchen Wahrheit. Das ist schon wieder so eine Phrase. Ach, hör auf, hier den Klugscheißer zu spielen. Sogar das, denke ich, passt in die Kategorie. Gilles Jean. Er hält mich für ein Arschloch. Nicht, wenn du zurück ins Wohnzimmer gehst und ihm sagst, was du tun wirst. Das, was du mir erzählt hast. So einfach ist das nicht. Vor wem hast du Angst? Vor Raymond? Vor Black? Raymond ist keine Person. Du hast Angst vor deinen Kollegen, stimmt's? Es gibt Marc Raymond und Louis Raymond. Nur in unserer Familie bekommen Leute zweimal denselben Namen. Geht's dir ums Geld? Es kann dir doch nicht ums Geld gehen. Wenn es dir ums Geld geht, dann bin ich beim falschen Sohn gelandet. Wenn es dir ums Geld geht, bist du nicht mein Sohn. Natürlich geht es mir ums Geld. Komische Frage, die ich während der Telefongespräche mit meiner Mutter häufig von ihr zu hören bekomme. Und ich würde sogar sagen, dass genau diese Frage die Dauer unserer Telefongespräche bestimmt. Denn ab dem Augenblick, in dem sie sie gestellt hat, bleiben uns erfahrungsgemäß noch genau 4 Minuten bis zum Ende des Gesprächs. 1 Minute, um mit einem vorgefertigten Satz zu antworten, den sich übrigens meine Mutter ausgedacht hat und den ich übernommen habe, da ich ihn, obwohl unzutreffend, ziemlich überzeugend fand. Das Geld ist bloß ein Bonus, es geht mir um Gerechtigkeit. Ein Satz, der jedes Mal ein stolzes Lächeln bei ihr hervorruft. Das Lächeln einer stolzen Mutter. 1 weitere Minute, um eine Besprechung, ein Abendessen, eine Waschmaschinenladung vorzuschieben. Eine dritte Minute, die damit verbracht wird, die Beschaffenheit der betreffenden Besprechung, des betreffenden Abendessens, der betreffenden Waschmaschinenladung zu erklären. Und erstaunlicherweise ist es oft die Waschmaschinenladung, die die meisten Erklärungen erfordert. Und die letzte, um sich zu verabschieden, sich Versprechen zu geben, sich zu entschuldigen, aufzulegen und endlich zu schweigen. Seit Zacharies Sturz werden die Gespräche mit meiner Mutter immer kürzer. Meine Mutter hasst Geld, deshalb spricht sie die ganze Zeit darüber. Ich liebe Geld, deshalb spreche ich nie darüber. Denn ein neureicher Sohn kommt für mich nicht in Frage, verstehst du? Du kannst schwach sein, du kannst brutal sein, du kannst krank sein, du kannst sogar föderalistisch angehaucht sein, nicht so sehr. Bloß ein bisschen, sagen wir linksföderalistisch, wenn du willst. Zumindest bis die Unabhängigkeit kommt. Aber neureich kommt gar nicht in Frage. Es geht nicht um Geld. Du verstehst gar nicht die Tragweite. Willst du nicht einmal etwas wirklich Gutes tun? Für deinen allerbesten Freund, der sich nicht beklagt hat, als du ihn als Kind komplett vollgekotzt hast. Der dir seinen Nintendo geliehen hat. Nintendo. Er hat ihn dir geliehen. Ich weiß es noch genau. Er hat ihn dir geliehen und monatelang bei uns gelassen. Er wollte einfach nicht bei sich zu Hause sein. Er wollte einfach bei dir sein. Er ist ein guter Freund, das stelle ich ja gar nicht... Hast du den Kleinen gesehen? Ganz verkabelt? Mit dem Schlauch im Rachen? Hast du ihn gesehen? Mit den Saugnäpfen überall auf seinem Körper? Auf seiner kleinen Hühnerbrust? Auf seinen kleinen jungen Körper, der in seinem Leben nicht genug Eiscreme gekriegt hat? Hast du ihn gesehen? Sagt meine Mutter zu mir, während ihr die Geister meiner Brüder wie ein Wirbelsturm das Haar zerzausen. Ich habe darum gebeten, dass mir der Fall entzogen wird. Ich wusste, du würdest mir das nicht antun. Ich wusste, er kann sich auf dich verlassen. Ich wusste, es war ein Albtraum. Ich wusste es. Komm. Sagen wir es ihm. Nein, aber nein, Mama. Ach, willst du auf Isabel warten? Na klar, du willst auf Isa warten. Ist gut, wir warten auf Isa. Wir feiern das mit Isa. Es gibt nichts zu feiern. Stimmt, ich sollte das nicht sagen. Da ist nichts lustig dran. Aber wenigstens bist du auf unserer Seite. Du bist auf unserer Seite. Jetzt komm, sonst denkt er, du hast immer noch Magenprobleme. Ich hatte nie Magen... Als ich Marc Raymond darum gebeten habe, mir den Fall zu entziehen, lief das nicht so ab, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte mir vorgestellt... Der Fahrstuhl ist blockiert. Wir nehmen die Treppe. Erzähl's mir im Gehen. Maître Raymond, die Sache ist die. Ich möchte Ihnen etwas sagen. Ich habe eingewilligt, die Interessen eines Subunternehmens zu verteidigen, das für die Disposition von Krankenwagen zuständig ist und das, um Geld zu sparen, seine Callcenter ausgelagert hat. Aha. Woraufhin alle möglichen Missverständnisse den Notrufdienst gestört haben. Was wiederum eine beträchtliche Verspätung bei der Ankunft eines Krankenwagens nach dem Sturz des kleinen Zacharie Blais verursacht hat. Eine Verspätung, die mit ziemlicher Sicherheit zu dem vegetativen Zustand beigetragen hat, in dem sich Zacharie heute befindet. Und jetzt fordert die Mutter des kleinen Zacharie, eine spindeldürre Frau mit dünnen Haaren, in deren Gesicht sich die Spuren einer schweren Kindheit eingegraben haben, Geld, um sich um ihren Sohn zu kümmern, der vermutlich bis ans Ende seiner Tage behindert bleibt. Während ich die Aufgabe habe, alles in meiner Macht Stehende zu tun, damit sie dieses Geld nicht bekommt. Und? Und? Und? Und ich möchte Ihnen sagen, dass dieser Fall moralisch inakzeptabel ist. Dass der Stiefvater des kleinen Zacharie, der ihm das Baumhaus gebaut hat, aus dem er gestürzt ist, mein bester Freund aus Kindertagen ist. Dass ich ohne diese Leute ganz alleine auf der Welt bin. Und obwohl es mir in den letzten Jahren wünschenswert erschien, allein auf der Welt zu sein, oder jedenfalls allein in einem hervorragend renovierten viktorianischen Apartment im Westen Montreals, mit einem herrlichen Blick auf den Fluss und bei sehr klarer Sicht auf die gesamte Region, überfallen mich seit einigen Wochen schmerzhafte nächtliche Schwindelanfälle, bei denen ich vor mir sehe, wie der Tod auf mich zurast und zu mir sagt, wo wirst du deinen Apfelbaum pflanzen, Gilles Jean? Du willst, dass wir dir den Fall entziehen? Das wäre mir lieb, ja. Es wäre mir auch lieb, wenn Sie diesen Fall an eine andere Kanzlei abgeben könnten. Aber ich weiß, dass das illusorisch ist. Nein. Du hast recht. Das machen wir. Wir geben den Fall ab. Wirklich? Wäre dir das lieb? Das wäre mir sehr lieb. Dann hätte ich ein gutes Gewissen. Sie auch, oder? Dann hätten wir beide ein gutes Gewissen. Ja, dann hätten wir beide ein gutes Gewissen. Aber leider lief es mit Marc Raymond, meinem Chef, nicht so ab, wie ich es mir vorgestellt hatte. Der Aufzug ist blockiert. Wir nehmen die Treppe. Erzähl's mir im Gehen. Ich glaube, ich sollte... Maître Raymond. Sag mal, Gilles-Jean, wo bleibt deine Fitness? Du schnaufst wie eine Lokomotive. Ich möchte, dass mir der Fall Zachary Blais entzogen wird. Super Fall. Super Exposure-Potenzial. Super Einstieg in den Medizinbereich. Ich verstehe nicht. Es ist bloß... Ja? Dass ich hatte ein Abenteuer mit der Richterin. Sie wissen ja, wie das ist, wenn man einen Prozess mit vollem Körpereinsatz führt. Ein Absacker in einer Bar in der Altstadt, eine total enthemmte Richterin und dann die Ernüchterung am nächsten Morgen. Das wäre vielleicht nicht zu unserem Vorteil, wenn Sie verstehen, was ich meine. Maître Raymond... Na, du bist ja ein Schlingel. Du Schlingelchen. Wenn meine Mutter wüsste, inwiefern das mit Marc Raymond anders gelaufen ist, als ich es mir vorgestellt hatte, würde sie denken, dass es daran liegt, dass die Kluft zwischen dem, was ich mir vorgestellt hatte, und dem, was wirklich passiert ist, mich so mit Scham erfüllt, dass ich mich dagegen sträube, es öffentlich zu verkünden. Wenn meine Mutter Bescheid wüsste, wäre sie etwas enttäuscht über meinen Mangel an Rückgrat, wäre sie enttäuscht über meinen Mangel an Herzensengagement. Wäre sie enttäuscht, aber nicht überrascht, weil ihr Sohn Anwalt in einer großen Montrealer Kanzlei ist. Ihr Sohn ist Rechtsanwalt und kein Armenanwalt. Kein Rächer der Witwen und Waisen, sondern Anwalt und fertig. Wie bei allen anderen Anwälten für $600 die Stunde, schlägt sein Herz vor allem für die Kohle und nicht für die Fortschritte der Menschheit auf dem Weg zu Freiheit und Würde. Oh nein, so ein Anwalt ist er nicht. Doch meine Mutter täuscht sich. Nicht deswegen sträube ich mich, Bruno mitzuteilen, dass ich Zacharies Henker nicht mehr vertrete. Ich sträube mich, es mitzuteilen, weil das erst der Anfang meiner Irrtümer war. Ich habe Salat gekauft. Isabel ist da. Kommt er in den Kühlschrank? Jill, Isabel ist da. Guten Abend, Isabel. Ja, ich weiß nie, wohin mit dem Salat. Kriegt ihr leicht Bakterien oder ist das so wie mit Obst, dass man besser in eine Schale tut? Gib her. Wie lange kann man Gemüse, Obst oder Salat in einer Schale lassen? Mach dir keine Gedanken. Ich bring dir ein Glas, Schatz. Ein Glas Weißwein. Okay, aber auch für deinen Freund. Ich bin Brunos Freund. Ich bin Brunos Freund. Isabel hätte sagen können... Okay, auch für den Anwalt des Subunternehmens. Okay, auch für den Mann, der sich eine goldene Nase damit verdient, dafür zu sorgen, dass ich diese Tragödie nicht überlebe. Die letzte in einer langen Reihe von ganz gewöhnlichen Tragödien. Ich habe meinen Vater nicht gekannt. Mein Bruder ist im Gefängnis. Meine Mutter ist herzkrank. Ich bin abgestumpft und trotzdem platze ich fast vor ungeweinten Tränen. Genau das ist das Problem. Und außerdem macht die Verpackungsfabrik angeblich spätestens bis Jahresende dicht. Aber stattdessen sieht Isabel mich an und sagt, okay, auch für deinen Freund. Ich trinke nicht viel. Aber manchmal ist das praktisch, finde ich. Finde ich auch. Wenn das nicht die hübsche Isabel ist. Madame Jean? Ich weiß, es sieht auf den ersten Blick nicht danach aus, aber gleich wird etwas deinen Tag erhellen, junge Dame. Ach ja? Stimmt's, Jill? Stimmt's? Die Tatsache, dass meine Mutter glaubt, meine Kündigung könnte Isabels Tag erhellen, wo doch gerade ihr Sohn mutterseelenallein in einem Krankenhausbett liegt, weil Isabel Bruno versprochen hat, mit mir zu Abend zu essen, finde ich zum Kotzen. Noch mehr zum Kotzen finde ich die Tatsache, dass ich selbst das auch geglaubt habe, als ich Marc Raymond, meinem Chef, meine Kündigung mitteilte. Und noch mehr zum Kotzen finde ich die Tatsache, dass ich die Unverschämtheit besitze, mich darüber zu beklagen und zu sagen, das finde ich zum Kotzen. Also entschuldige ich mich, renne aufs Klo und kotze. Er hatte schon immer einen empfindlichen Magen. Das würde Isabel gut tun, so ein bisschen was Erhellendes. Stimmt's, Isa? Naja, so dunkel ist es heute eigentlich gar nicht. Die Sonne scheint sogar ziemlich hell. Oh, tut mir leid. Gilles? Gilles Jean? Na, schieß los. Mama. Wenn du es nicht sagst, werde ich es sagen. Was sagen? Mama, ich will... Er schämt sich. Weil er glaubt, das genügt nicht. Er glaubt, er hätte von Anfang an ablehnen sollen. Hätte von vornherein wissen sollen, dass das überhaupt nicht in Frage kam. Sogar bevor er den Namen des Opfers erfuhr. Sogar bevor er Bescheid wusste. Stimmt's? Aber jetzt ist es nun mal passiert. Es ist nun einmal passiert. Wir werden doch nicht so ewig darauf rumreiten. Man muss integer bleiben. Darauf kommt es an. Das habe ich immer schon gesagt. Stimmt's, Bruno? Darauf kommt es an. Da gibt's auch noch andere Sachen. Aber klar, ja, das zählt natürlich. Schieß los. Nein. Ich würde vorher wirklich gar nicht... Gilles hat den Fall abgegeben. Gilles hat sich den Fall entziehen lassen. Als ich 11 wurde, bekam ich von meiner Mutter zum Geburtstag ein nagelneues Fahrrad mit einem Bügelschloss. Ein bedeutendes Ereignis in der Dorfgeschichte von Bienveillance. Denn bis zu diesem Augenblick hatte mich meine Mutter kaum alleine aus dem Garten gelassen. Also, ich will ja jetzt keine Heulsuse aus dir machen und ich hoffe, du weißt, dass ich mit Heulsuse nicht homosexuell meine, denn das meine ich überhaupt nicht. Deine Sexualität geht nur dich etwas an und sonst niemanden, vor allem nicht deine Mutter. Meine Mutter hat große Angst, man könnte sie für homophob halten. Ich glaube, das ist ihre ganz persönliche Art und Weise, mir zu sagen, dass sie mich liebt. An meinem 11. Geburtstag erwarteten mich das Fahrrad und sein Bügelschloss auf der Veranda unseres Hauses. Mit einer riesengroßen Geschenkschleife obendrauf und dem panischen Lächeln meiner Mutter dahinter. Nach 2-3 Runden durch das Dorf mit Bruno, der allein Fahrrad fuhr, seitdem er 4 war, wollte ich Räuber und Gendarm spielen. Ich war der Gendarm und Bruno der Räuber. Wenn ich ihn erwischte, sperrte ich seinen Hals mit dem Bügelschloss an die Metallpfosten meines königsblauen Stockbetts. Das war sehr lustig und Bruno fand es toll. Dann brach der Schlüssel ab. Es waren 2 Stunden, 6 Feuerwehrleute und ein Schlosser nötig, um es wieder aufzubekommen. Und während dieser ganzen Zeit lächelte Bruno, ein Lolli im Mund, bereit, sofort wieder von vorne anzufangen, sobald das Schloss repariert war. Was ihnen widerfährt, ist ungerecht, aber auch absolut vorhersehbar. Danke. Ja, danke. Keine Ursache. Oh, doch. Nein, wirklich. Oh, doch. Dafür, dass ich dir jetzt endlich wieder als dreckige, verdammte, scheiße fressende, verfickte, profitgeile Arschlöcher bezeichnen kann. Denen wäre echt sowas von an ihrem ungewaschenen Hintern vorbeigehen. Weil es bei uns für diese Schweine nichts zu holen gibt. Schatz! Ja. Als du ihr Anwalt warst, da ging das nicht. Ich verstehe. Aber jetzt geht das wieder. Und ich werde das sowas von machen. Und außerdem, verdammt, kannst du mir verfickt nochmal sagen, warum zum Teufel die nicht in der Lage sind, einfach bloß ihren beschissenen Standpunkt zu beweisen? Bruno, warum müssen die uns dabei auch noch in den Dreck ziehen? Haben die nichts in der Hand, mit dem sie gegen uns gewinnen könnten? Ist es das? Die haben nichts in der Hand, diese Arschlöcher. Und weißt du, warum die nichts haben? Die haben nichts in der Hand, weil die wissen, dass sie im Unrecht sind. Die legen sich am Abend ins Bett, diese Leute, und wissen, dass sie im Unrecht sind. Und schlafen bestimmt sowas von schlecht. Und ich werde jetzt bestimmt nicht heulen. Ich werde jetzt sowas von verfickt nochmal nicht heulen, bloß weil es denen scheiße geht. Schatz, das sind ganz schön viele Schimpfwörter auf einmal. Tut mir leid. Entschuldigung, wir hatten ausgemacht. Vor dem Kleinen mit den Schimpfwörtern aufzuhören. Neulich haben die gesagt, ich sei Stripperin gewesen. In den Nachrichten. Und das stimmt außerdem noch nicht mal. Nein, ich war Kellnerin in einer Erotikbar. Keine Stripperin. Mhm. Meine Bewegungskoordination ist nicht so gut. Ja, das war vor langer Zeit, das war vor Sack. Jetzt könnte ich noch nicht mal mehr Kellnerin sein. Die Arbeitszeiten sind ungünstig und außerdem habe ich eine Menge Schwangerschaftsstreifen. Das wäre nicht ideal. Du bist sehr schön. Ja, aber als sie das gesagt haben, habe ich mich gefragt, warum bloß? Warum sagt jemand bloß, Isabelle Jacques war Stripperin, egal ob es stimmt oder nicht, und Warum wird dadurch plötzlich Zacharys Unfall weniger ein Unfall und mehr meine Schuld? Weißt du das, Gilles? Das sind Aasgeier. Aasgeier. Aber ich habe mich trotzdem gefragt. Ja, ich verstehe, das funktioniert. Das ist eine Taktik, die funktioniert. Sogar ich selbst habe mich gefragt. Habe ich, weil ich nicht Stripperin war, sondern Kellnerin in einer Erotikbar, also so etwas Ähnliches wie Stripperin. Ja, und habe ich deswegen zu spät angerufen? Unsachgemäß angerufen? Von einem Handy aus angerufen, nicht erste Hilfe geleistet, nicht gewusst, wie man seinen Nacken lagert, um eine Lähmung zu vermeiden? Liegt es vielleicht daran? Ja, ich weiß nicht. Das müsste mir mal jemand sagen. Ich weiß nicht. Ich habe mich das gefragt. Ich weiß nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Okay, also ist das bloß, um uns zu schwächen? Ja. Ich bin so verdammt stolz auf dich, mein Sohn. Gilles Jean, ich bin so verdammt stolz. Okay. Essen ist fertig. Komm, Isa. Komm essen. Sie isst nichts mehr. Ich mache ihr arme Ritter. Ich mache ihr Dattelschnitten. Ich mache ihr Zitronentörtchen. Sie isst nichts mehr. Ja doch, jetzt habe ich Hunger. Jetzt esse ich was. Was nicht unbedingt raus will, aber ganz sicher raus muss, ist die Tatsache, dass, nachdem ich erreicht hatte, dass mir der Fall entzogen wurde, mittels einer armselig an den Haaren herbeigezogenen Lüge in Bezug auf eine Richterin, eine Lüge, die sehr leicht zu widerlegen wäre, man müsste das einfach bloß überprüfen, um festzustellen, dass ich, obwohl seit mehreren Jahren Single, immer noch in meiner Nachttischschublade das Foto von Philip Bartleby aufbewahre, einem Briten, den ich seit 6 Jahren nicht mehr gesehen habe, seitdem er mich aufgefordert hat, ihm zu folgen, und ich abgelehnt habe, weil Liebe bei mir nach Marmeladengläsern und Himbeertorte und nach Trauer, Angst und Lehm riecht. Und meine Mutter, die nur mein Bestes will, glaubt, dass mein Problem die Homosexualität ist. Dabei ist es die Liebe. Die Liebe ist mein Problem. Nachdem ich also erreicht hatte, dass mir der Fall entzogen wurde, schob Marc Raymond, mein Chef, noch diesen kurzen Satz nach diesem winzig kleinen Satz. Kein Problem, dann geben wir das Debian. Das Debian geben, das bedeutet, Bruno, Isar und Zacharie den Löwen zum Fraß vorzuwerfen. Das bedeutet, ihr Leben in die Hände eines Raubtiers zu legen. Debian, das Raubtier, das nie verliert. Debian, der nicht nur einen Fall gegen eine Immigrantin gewonnen hat, die als Kindermädchen von einer gutbürgerlichen Familie in Amstett misshandelt wurde, sondern danach auch noch die betreffende Familie überredet hat, ihrerseits das Kindermädchen wegen übler Nachrede zu belangen und gewonnen hat. Debian, der todsicher kurzen Prozess mit Bruno, meinem Freund, und Isabelle, dem Laubfrosch, machen wird. Der Tag, an dem ich ein guter Mensch sein wollte, ist der Tag, an dem ich jegliche Hoffnung auf Gerechtigkeit für den kleinen Zacharie getötet habe. Keine Gerechtigkeit für den kleinen Zacharie. Soweit die Schlagzeile von morgen, könnte man sich sagen, wenn man eine Vorliebe für schwarzen Humor hätte. Jetzt hör aber auf mit dieser Trauermine. Der Fall ist vielleicht noch nicht gewonnen, aber wenigstens wirst nicht du uns platt machen. Und das allein ist für mich schon ein Grund zur Freude. Und für mich erst recht. Ja, super. Guten Appetit, Kinder. Habt ihr das mit Ohio gehört? Oh, gütiger Gott. Das ist total verrückt. Von solchen Sachen kriege ich eine Gänsehaut. Und dass das mit einem Gemetzel enden musste. Na, eigentlich hätten sie die einschläfern können. Ja, so sind sie eben, die Amerikaner. Unterdrückung, Unterdrückung, Unterdrückung. Eigentlich haben die doch, was man braucht. Hm. Die haben Pfeile, Betäubungsmittel. Zu riskant für die Umgebung. Aber trotzdem, habt ihr die Fotos gesehen? Entsetzlich. Ich nicht, bloß im Radio. Ja, entsetzlich. Der Typ in Ohio, der hatte einen Zoo, so eine Art Zoo. Er hat exotische Tiere gezüchtet. Das war kein Zoo, das war nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Jedenfalls gab es da ein gutes Dutzend exotische Tiere. Tiger, Löwen, Bären. Ein Bär ist nicht exotisch, aber trotzdem gefährlich. Ja, naja, und dann hat er die freigelassen, die ganze Bande. Er hat die alle abhauen Danach lassen. Hat er sich umgebracht. Verdammt, der Amerikaner. Also haben sie in Radio und Fernsehen die Bevölkerung aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Und nicht rauszugehen. Sicher ist sicher. Aber danach haben sie eingefangen. Alle umgebracht, die ganze Bande. Ja. Die haben die Fotos gesehen. Das war wie ein Massengrab. Entsetzlich. Der sagt sich, Ich bringe mich um, aber davor lasse ich meine Tiere frei. Ich tue meinen Tieren endlich was Gutes. Mhm. So, als würde ich ihnen sagen, dass nicht ihre Wildheit das Problem ist, sondern wir Menschen. Ja. Ich sage ihnen, dass sie geliebt werden und dass sie frei sind. Mhm. Und 3 Stunden später sind sie alle tot. Verdammter Schwachkopf, oder? Wie soll man sowas vorher wissen? Trotzdem. Verdammter Schwachkopf. Nein, wie soll man sowas vorher wissen, Schatz? Fang nicht wieder damit an, Großer. Nein. Nein. Fang nicht wieder damit an. Wir haben es dir doch gesagt. Wir haben es dir so oft gesagt. Jetzt, hey, schau mich an. Schau mir in die Augen. Bruno Green, Augen zu mir. Na los, wird's bald. Was? Schon in Ordnung. Es ist nicht deine Schuld. Ich weiß. Es ist nicht deine Schuld. Was? Du hast seine Schürfwunden behandelt, als ihm damals der Fahrradlenker abgebrochen ist. Du hast ihn daran gehindert, sie wieder aufzukratzen. Du hast die Suppe nach meinem Rezept gekocht, als er die Schweinegrippe hatte. Ja, stimmt. Zack hatte das H1N1-Virus. Sie hatten ihn quasi ins Gefängnis gesteckt. Niemand wollte ihn zu Hause besuchen. Aber du hast ihm Löffel für Löffel, hast du ihn mit der Suppe aufgepäppelt. Und dabei jedes Mal vorher probiert, damit er sich nicht die Zunge verbrennt. Du hast nicht an Austausch von Speichel gedacht. Du hast nicht an die Ansteckung gedacht. Du hast ihn aufgepäppelt wie eine Vogelmama. Es war vor allem Isabel. Nein, ich musste arbeiten. Weißt du noch? Ich musste arbeiten. Egal. Schon gut, hört auf. Ja. Du bist mit dem Auto bis nach Ottawa gefahren, um nach, ich weiß nicht mehr, welchem Spiel zu suchen. NHL Slapshot. Ja, bis nach Ottawa, weil die dann noch welche hatten. Ja, und du hattest an dem Tag Migräne. Weißt du noch? Nur damit er sich noch lange an seinen Geburtstag erinnert. Du hast ihm Jodtinktur auf die Haut geschmiert. Aber du auch. Du hast ihm jeden Tag welche darauf gemacht. Ja, ich weiß. Aber du hast das gemacht, als würdest du Goldblätter auf seine Haut kleben. Als würdest du beten. Du hast ihn so sehr geliebt. Du hast ihn so sehr geliebt. Ja. Aber ich habe keine Doppeldübel verwendet. Ach, du hast eine Menge Schrauben reingemacht. Bloß eine Schraube auf jeder Seite des Längsbalkens. Ich habe keine Doppeldübel verwendet. Es ist nicht deine Schuld. Kann man auch auf die Idee kommen, Holz zu nehmen, das seit dem vergangenen Sommer hinter dem Schuppen rumliegt? Das war morsch. Es war mit Wasser vollgesogen. Ich hätte wissen müssen, dass es morsch sein würde. Du hast ihm ein Baumhaus gebaut. Weißt du, wie viele Väter das machen? Ich bin nicht sein Vater. Weißt du, wie viele Leute das machen? Weißt du, wie viele Leute auf einem Stuhl im Zimmer des Kleinen einschlafen, um sicherzugehen, dass er von der Grippe keinen Erstickungsanfall bekommt? Ja. Weißt du, wie viele Leute den Steinen im Garten Namen geben und sich hinterher immer noch daran erinnern? Holz von hinter dem Schuppen für ein Baumhaus hinter dem Haus. Weißt du, wie viele Leute... Aber wenn das Baumhaus ihn umbringt, was war das dann wert? Du hast dein Bestes getan, Großer. Du hast dein Bestes getan. Ach, freuen wir uns lieber. Wo wir schon mal was haben, über das wir uns freuen können. Stimmt's, Kumpel? Auf meinen Freund Gilles, der echt schwer in Ordnung ist. Wir haben es immer gewusst. Deine Brüder wären stolz auf dich. Ja, super. Ihr werdet euren Fall verlieren. Mein Vater... Hercule Jean erscheint nur, wenn ich kurz davor bin, wirklich hundsgemein zu sein, um mir klarzumachen, wie hundsgemein ich bin, für den Fall, dass es mir entgangen sein sollte. Gelegentlich kann das nützlich sein, vor Gericht zum Beispiel, wenn ich einen Zeugen besonders hart rannehme. Außerdem muss ich sagen, ich freue mich jedes Mal über seinen Besuch. Man könnte sich fragen, ob ich nicht absichtlich niederträchtig bin, bloß damit er zu mir kommt. Wenn er mich besucht, tut er immer so, als arbeite er an irgendetwas, Mechanik, Bastelei, Drachenbau, Töpferei. Ich glaube, er tut das, um die Atmosphäre einer echten Vater-Sohn-Beziehung zu erzeugen. Das ist nett von ihm. Du wartest darauf, dass ich dir sage... Wie bitte? Du wartest darauf, dass ich dir sage, was du tun sollst. Naja, ein bisschen... Sonst kommst du immer zu mir, um mich durch dein demonstratives Nichturteil umso mehr zu verurteilen und mir das Brandmal der Scham zu verpassen. Und danach sagst du mir immer, was ich tun muss. Und du denkst nicht, dass ich das so oft gemacht habe, dass du jetzt in der Lage sein müsstest, alleine darauf zu kommen? Ich denke, dass ich mit meinem toten Vater spreche, der beim Töpfern singt und Quebecer Lyrik rezitiert. Ich bin ein verwirrter Mensch. Verdammte Ausreden. Wie bitte? Verdammte Ausreden. Wir sind alle verwirrt, Großer. Was willst du damit sagen, dass jeder mit den Toten spricht? Jeder hat von Zeit zu Zeit mal einen kräftigen Tritt in den Arsch verdient. Und dazu manchmal als Beilage noch eine kräftige Portion Backpfeifen. Das will ich damit sagen. Okay. Irgendwann, okay. Mann, irgendwann ist Schluss mit lustig. Zu deiner Zeit sahen die Leute früher alt aus, stimmt's? Weil jetzt, du bist ungefähr so alt wie ich, aber ganz ehrlich, du bist ziemlich imposant. Wann wirst du anfangen zu leben? An dem Tag, an dem du dich umbringst? Siehst du, imposant. Wenn du liebst, musst du abhauen. Heißt das, dass ich lieben muss? Ha. Oder dass ich abhauen muss? Ja. Oder dass ich lieben muss, um abhauen zu können? Abzuhauen, bevor ich liebe, würde mir weniger schwer fallen, wenn du es genau wissen willst. Also, wenn du vielleicht... Das ist aus dem Gedicht. Ich weiß nicht mehr welchem. Nerv mich nicht. Ich bin einfach bloß deine töpfernde, mythische Vaterfigur, die auf Lyrik steht. 39 Jahre mache ich das jetzt schon. Aber verdammt nochmal. Jetzt musst du mal ein bisschen an deiner literarischen Bildung arbeiten. Ich versuche es. Ich versuche, allein drauf zu kommen. Ganz genau. Neulich haben Bruno und ich uns überlegt, vielleicht sollte ich da hingehen. Hm? Ja, du weißt schon, zu der Sendung mit den Liedern. Ich gucke kein Fernsehen. Oh, ich schon. Ich gucke Fernsehen. Ich habe nichts dagegen. Ich gucke es bloß nicht. Wir gucken schon ein paar Sachen an. Ja, wir gucken ziemlich viele Sachen an. Ich höre Radio. Das Radio übersteht alle Moden. Stimmt. Aber da gibt es keine Bilder. Du sagtest, du wolltest in eine Sendung gehen. Ja. Naja, also wir haben Quatsch geredet. Das war eigentlich mehr zum Spaß. Also das ist eine Sendung, wo man ein Lied, das man kennt, im Studio singen muss und dabei den Text von einem Bildschirm abliest. Und dann schalten die plötzlich die Musik ab und du musst wissen, wie der Text weitergeht. Und wenn du das richtig hast, gewinnst du Geld. Du kannst bis zu 200.000 ansammeln. Ja. Uiuiui. Das ist kein Pappenstiel. Ja, und wir haben uns gesagt, bei all unseren Ausgaben wäre das vielleicht eine Lösung. Also das oder ein Lottoschein. Aber ich finde, singen ist aktiver, als einen Lottoschein zu kaufen. Da hätte man es irgendwie mehr verdient. Außerdem hast du eine schöne Stimme. Sie hat eine schöne Stimme. Ja. Bloß vergesse ich immer die Texte. Weißt du noch? Ja, das stimmt. Sie vergisst immer die Texte. Ja, weißt du noch? Ja. Das mit dem... Ja, neulich wollte sie Zachary am Abend vor dem Schlafengehen etwas vorsingen. Er hatte sie gebeten, ihm ein Lied vorzusingen. Ein Lied aus irgendeinem Film. Was ja, das Lied aus dem Dschungelbuch. Ah, ja, du weißt schon. Probier's mal mit Geschwindigkeit. Und meine Süße fängt an mit dem Lied. Er findet irgendeinen Unsinn. Und als sie zum Refrain kommt, singt sie... Charles-Erik trägt ein Blümchenkleid. Sogar Sack hat das gemerkt. Der hat so gelacht. Der hat so gelacht mit seinem Kinderlachen. Das gluckst wie ein Truthahn. Der hat so sehr gelacht, dass ich aus der Werkstatt hochgekommen bin, im Türrahmen stand und ihm zugehört habe. Ich habe gesagt, wer ist denn dieser Charles-Erik? Und Sack hat noch lauter gelacht. Und dann hat er das 2 Tage lang wiederholt. Mama, wo ist denn Charles-Erik? Obwohl er eigentlich gar nicht genau wusste, warum das lustig war. Aber er lachte trotzdem die ganze Zeit. Ja. Tja, also ich vergesse immer die Texte. Für die Sendung wäre das nicht ideal. Tut mir leid. Braucht es nicht, Süße. Das braucht dir nicht leid zu tun. Ist nicht unsere Schuld, wenn wir jetzt schon auf dem Zahnfleisch gehen, wo der Prozess noch nicht mal angefangen hat. Es ist nicht unsere Schuld, wenn diese Schweine nicht in der Lage sind zu verstehen, dass das für uns keine Laune ist, so à la, hey, ich hab Lust auf den neuen Porsche, also verklag ich schnell mal jemanden. Bruno? Ich hab dein Auto gesehen da draußen vor dem Haus. Glaub nicht, ich hab's nicht gesehen. Und red mir nicht ein, dass das eine Porsche-Imitation von Ford ist. Das kaufe ich dir nicht ab. So wie bei deinen Schuhen kannst du bei einem Auto nicht lügen. Das geht einfach nicht. Okay. Okay, was? Okay, das ist ein Porsche? Okay, das ist ein Porsche. Wusste ich's doch. Ich weiß. Hä? Ich weiß, dass du es wusstest. Bist du herablassend? Was? Bist du jetzt gerade herablassend zu mir? Und glaub nicht, ich merk mich, wenn du mir nicht die Wahrheit sagst. Ich merk das immer. Ich bin nicht herablassend, hoffe ich. Bruno, es tut mir leid. Das alles, vor allem der Unfall. Mir tut Zacharys Unfall leid. Sag seinen Namen nicht. Schatz. Sag seinen Namen nicht. Du hast ihn nie getroffen, als er noch gelebt hat. Schatz. als sein Leben noch ein Leben war. Hätte ich gewusst, dass... Du hast es gewusst. Hätte ich von Anfang an gewusst, dass er der Sohn deiner Freundin war. Du hast es danach erfahren. Ich habe den Fall abgegeben. Wow. Wow. Bravo. Klatsch, klatsch, Applaus. Bruno. Schatz. 39 Tage lang warst du der Anwalt dieser Schweine von Miltek. Davon warst du 32 Tage lang der Anwalt dieser Schweine von Miltek, der wusste, dass die Geschädigte in dieser Sache die Familie von Bruno Green aus Bienveillance war, deinem besten Freund aus Kindertagen. Bruno. Der niemals weitererzählt hat, wie du in Huberts Laden G.I. Joe-Figuren geklaut und sie auf dem Friedhof neben dem Grab deiner Brüder verbuddelt hast. Mama. Ja, es ist mir bewusst, dass ich es jetzt gerade weitererzähle. Und ich fühle mich ein bisschen schuldig, weil ich das jetzt vor deiner Mutter mache, wo ich dir doch versprochen hatte, es für immer und ewig für mich zu behalten. Also es tut mir leid. Mhm. Aber trotzdem. Ich wollte damit nur deutlich machen, dass Bruno Green aus Bienveillance, dein bester Freund aus Kindertagen, nicht bloß irgendeine Floskel ist. Ich habe das nicht gesagt, um mich aufzuspielen. Ich habe das gesagt, weil es stimmt. Mhm. Jedenfalls hat es gestimmt. 32 Tage. Er hat den Fall jetzt abgegeben. Ich weiß. Und ich weiß, ich sollte mich freuen. Und ich freue mich. Aber es tut mir leid, dass ich mich nicht so sehr freue, wie wenn er keinen einzigen Tag länger der Anwalt dieser Schweine von Miltek geblieben wäre, nachdem er erfahren hatte, dass die Geschädigten die Familie von Bruno Green aus Bienveillance waren, seinen besten Freund aus Kindertagen. Wie wenn er aufgestanden wäre in seinem Büro, in seinem Konferenzraum oder Gott weiß, wo die ihre Besprechung mit den Schweinen von Miltek abhalten. Wie wenn er aufgestanden wäre und gesagt hätte, Bruno Green aus Bienveillance, mein Freund aus Kindertagen, das ist der Mensch, der mich aus dem Bach gerettet hat, als ich ausgerutscht bin und mir den Knöchel verstaucht habe. Das ist der Mensch, der die besten Gruselgeschichten zusammengesucht hat, um sie mir an Winterabenden zu erzählen, wenn unsere Mütter nicht da waren. Ja. Ja, die eine bei einer Vollversammlung und die andere in einer Taverne, in der neuerdings Damen willkommen waren. Das ist der Mensch, der wie ein Schloss und heulte, weil er schon wieder Läuse hatte und niemanden, um sie zu behandeln. Und der sich ganz allein mit dem Läusekamm über den Kopf fuhr und als gar nichts mehr nützte mit dem elektrischen Rasierer seines Stiefvaters und der noch mehr heulte, als er feststellte, dass das niemand bei ihm zu Hause aufgefallen war. Niemandem außer mir, Gilles Jean, seinen besten Freund aus Kindertagen. Tut mir leid, dass ich mich nicht so freue, als wenn er das gesagt hätte. Tut mir wirklich leid. Es stimmt, das tut ihm weh. Das hat ihm schon von Anfang an wehgetan. Er will es euch nicht sagen, weil er euch so sehr liebt und weil wir kein Leidensmonopol haben. Das sagt er oft. Wir haben kein Leidensmonopol, Süße. Anscheinend beruhigt es ihn, das zu wiederholen. Ich gehe jetzt besser. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Wenn ich der Liebe begegne, und ich glaube, was Bruno da soeben gesagt hat, war eine Liebeserklärung, habe ich drei Sätze parat. Ich habe gerade was auf dem Feuer. Ich habe einen Anruf auf der anderen Leitung. Ich rufe dich zurück. Ich gehe jetzt besser. Falls das meinen Freund aus Kindertagen, Bruno Green, aus Bienveillance trösten kann, ich gehe jetzt besser, ist für Erklärungen reserviert, die mich aus der Fassung bringen. Ich gehe jetzt besser heißt aus meinem Mund meistens, ich liebe dich. Also, in Ordnung, Kleiner. Wenn du den Fall nicht willst, musst selber wissen, ob du im Elend leben möchtest. Das ist so ein bisschen der Hippie in dir. Bewahr dir das. Das macht deinen Charme aus. War das übrigens nicht deine Mutter, die oben ohne und mit Makramee-Unterhosen bei Demos rumspaziert ist? War das deine oder die von jemand anderem? Das war nicht meine. Meine Mutter ist niemals mit entblößten Brüsten herumgelaufen. Nicht mal zu Hause. Ich habe zu Hause nie ihre Höschen gesehen. Es war nicht so, dass man sich für seinen Körper schämen musste. Es war bloß so, dass wir die Badezimmertür absperrten. Meine Mutter sagte, es gibt zwei Arten von Leuten auf der Welt. Diejenigen, die die Badezimmertür absperren und diejenigen, die die Badezimmertür nicht absperren. Ich könnte Ihnen also nicht sagen, ob Makramee zu Ihren bevorzugten Unterwäschetextilien gehörte. Meine Mutter ist Gewerkschaftlerin. Ach ja, genau das habe ich gemeint. Komischerweise ist es oft das Schamgefühl für andere, das uns dazu bringt, zu reagieren. Maître Raymond, ich gebe zuerst mal Thickwater an dich weiter. Wir setzen Debian auf deinen Fall an und geben dir Thickwater. Das wird dir nicht genauso viel Geld einbringen, aber für eine knappe Woche Golf in der Karibik müsste es reichen. Was meinst du dazu? Maître Raymond, ich möchte hiermit meine Kündigung einreichen. Großartig! Ich lasse dir also die Akte weiterleiten. Ich schicke dir auch die Praktikantinnen. Zwei dürften gerade reichen. Die La Tendresse-Zwillinge. Du weißt ja, La Tendresse heißt Zärtlichkeit. Und ich schwöre dir, niemand verdient seinen Namen so sehr wie die beiden, du Schlingel. Ich möchte hiermit meine Kündigung einreichen. Okay, du Komiker. Das ist kein Witz. Du willst wirklich kündigen? Ich will wirklich kündigen. Aber warum? Weil zwischen mir und einem Dasein als guter Mensch eine mehrspurige Landstraße liegt, die an einem Obstgarten vorüberführt. Hä? Weil zwischen mir und einem Dasein als guter Mensch eine mehrspurige Landstraße liegt, die an einem Obstgarten vorüberführt. Wollen Sie nicht auch manchmal besser sein? Na klar, die ganze Zeit. Freut mich, dass Sie das sagen. Wir leben so sehr nebeneinander her, dass wir einander nicht mehr wirklich... Das ist ein bisschen, was ich meine. Ich möchte besser sein. Die ganze Zeit. Ein besserer Golfer, ein besserer Tennisspieler, ein besserer Weinkenner, besser im Umgang mit Excel, weil diese Software steigt kein Mensch mehr durch. So meinte ich das nicht. Ein besserer Langstreckenschwimmer. Am See im Sommer schaffe ich fast 3 Kilometer. Für einen Athleten ist das nichts, aber vor 2 Jahren habe ich bloß 2,5 geschafft, also sind 3 schon eine Verbesserung. Meine Perspektive war eher moralisch oder ethisch. Ein besserer Koch. Du kannst dir nicht vorstellen, wie so asiatische Rezepte reinhauen. Ein kleiner Sushi-Kurs und ein paar Stunden lang und schon legst du 8 Mädels mehr pro Jahr flach. Maître Raymond. Auch besser in Englisch. Ich muss zugeben, mein Englisch ist nicht perfekt. Man kann nicht alles haben. Auch ich hatte halt meine radikal-nationalistische Anti-Anglo-Phase, wie jeder andere auch. Natürlich geht das letztendlich vorbei, aber mich hat es meine lernfähigsten Jahre gekostet. Also kriege ich das einfach nicht mehr so leicht in den Kopf, wie ich das damals reingekriegt hätte, wenn ich nicht in der 10. Klasse in Geneviève Croteau verknallt gewesen wäre, deren Vater für die Souveränisten im Parlament saß, die damals das Gesetz 101 französisch als Quebecer Amtssprache durchgesetzt haben. Geneviève Croteau rannte die ganze Zeit in der Gegend rum und schrieb überall 101 drauf. Einmal bin ich ihr auf einer Party an die Wäsche gegangen und scheiße, da hatte die sich mit blauem Edding 101 zwischen die Brüste geschrieben, verdammte Geneviève Croteau. Sie wissen, was ich meine. Besser zu sein ist total in Ordnung. Es ist total in Ordnung, sich zu verbessern. Wenn du besser sein willst, kannst du damit anfangen, höhere Rechnungen zu stellen. Das wäre schon ein guter Anfang. Stimmt's, Kleiner? Mette. Manchmal träume ich. Ich habe ein Loch in der Brust. Keine Kugel, keine Beklemmung. Ein Loch. Buchstäblich ein Loch anstelle der Lunge. Und wenn ich einatme, ist es kalt und weit. Und wenn ich nicht aufpasse, kriege ich Ellbogen, Fäuste, Regenschirme, Füße und Messer in den Körper. Aber das Härteste, Kleiner, ist, dass all das, die Ellbogen, die Fäuste, die Regenschirme, die Füße und die Messer, mir nichts tun. Mich durchbohren. Mir nichts tun? Das ist das Schlimmste daran, Kleiner. Und in meinem Traum renne ich und komme nicht von der Stelle. Ich renne und versuche dabei zu schreien, wo ist meine Lunge? Aber es kommt nichts raus. Warum kommt nichts raus? Weil ich keine Lunge habe. Und in dieser kleinen, sehr kurzen Sekunde, die so lang ist wie eine Ewigkeit, begreife ich das unendlich tragische Paradox meiner Existenz. Und der Schmerz ist so groß, dass ich in Tausende von Glassplittern zerberste und als kleine, durchsichtige Pyramide auf meinem weißen, italienischen Marmorfußboden ende. Ich weiß. Und dann wache ich auf. Ich drehe mich wieder rüber zu Yuki oder Tatjana oder Stacy. Ich ziehe ihr den exquisiten kleinen Tanga von Agent Provocateur aus, den ich in England für sie bestellt hatte. Und als sie meinen Schwanz in ihren Mund nimmt, sage ich mir, pff, das war bloß ein Traum. Maître Raymond. Maître Raymond. Hiermit reiche ich meine Kündigung ein. Du hast deine Kündigung eingereicht. Du hast deine Kündigung eingereicht? Wie bitte? Tut mir leid, ich war gerade mit meinen Gedanken. Du hast deine Kündigung eingereicht. Zu Anfang, nichts zu machen, sind sie stolz auf mich. Ganz egal, dass ich in meinem Inneren für mich selbst wiederhole, dass das nichts Besonderes ist, nichts Mutiges, eine banale Handlung, eine ganz normale Handlung, sogar unter diesen Umständen. Man kann sagen, es ist das Mindeste, nach dem, was ich meiner Familie zugemutet habe, was ich meiner Familie zumuten werde. Jetzt, wo ich weiß, dass ein Haifisch die Akte übernommen hat. Keine große Sache, wie man so sagt. Ich habe noch mein geschmackvoll renoviertes viktorianisches Apartment. Ich habe noch meinen Porsche. Ich habe noch meine Hoffnung auf eine lange, gerechte und lukrative Karriere, während für Sie der Kampf bei weitem noch nicht zu Ende ist. Für Sie hat der Kampf kaum begonnen. Nichts zu machen. Sie sind stolz auf mich. Meine Mutter ist stolz auf mich. Bruno Krien aus Bienveillance, mein bester Freund aus Kindertagen, ist stolz auf mich. Isabelle, der kleine Laubfrosch, ist zu müde, um stolz zu sein. Aber gut, ich spüre, dass sie zumindest Sympathie für meine Sache aufbringen kann, was bereits eine Heldentat an sich ist. Sie sind stolz auf mich. Und deshalb, als meine Mutter mir, umweht von einem Wirbelsturm aus Geistern, folgenden Vorschlag macht. Aber das ist großartig. Dann kannst du ja den Fall übernehmen. Und Isabelle, der Laubfrosch, plötzlich den Kopf hebt, als sei sie gerade erwacht. Dann kannst du ja gegen sie kämpfen. Keine Konflikte mehr, keine Probleme mehr. Nichts gegen deinen Onkel Isabelle. Aber man muss sagen, wie es ist. Der gute Gaston hat die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Nein, das ist nicht ideal, nein. Würdest du das tun? Wir haben kein Geld. Geld ist ihm scheißegal, stimmt's? Geld ist dir scheißegal. Wir könnten dir nicht großartig was geben, das ist sicher. Ein Tausender vielleicht. Ja. Den könnte ich kriegen, wenn ich mein Auto verkaufe. Jetzt aber Schluss mit dem Geld. Wir reden nicht über Geld. Aber ohne Auto wird's schwierig für dich zum Krankenhaus zu kommen. Ja, das wäre nicht ideal. Ich könnte meins verkaufen. Die Jungs könnten mich auf dem Weg zur Arbeit aufsammeln. Ja, oder wir könnten meins verkaufen und ich würde deins zum Krankenhaus nehmen. Ja, das könnten wir machen. Jetzt aber Schluss. Geld bedeutet ihm nichts. Stimmt's? Geld bedeutet dir nichts. Sie sind stolz auf mich. Ich sehe ihre Blicke kaum schwanken, ihre Nasenflügel nur ein winziges bisschen beben. Sie sind stolz auf mich, sie kämpfen sehr stark, um nicht bereits zu erraten, was ich gleich tun werde. Sie kämpfen mit allem, was ihnen an Würde und Hoffnung für mich bleibt. Sie kämpfen, um sich nicht einzugestehen, was sie bereits wissen. Es sei denn, du hast schon andere Pläne. Ja, es sei denn, du hast schon andere Pläne. Jetzt aber, du hast doch keine anderen Pläne, stimmt's? Du hast doch keine anderen Pläne. Ich... Ach, tut mir leid. Ich habe ein Angebot angenommen. Von Coen Schwarzkowski. Die sind in Toronto. Ich musste schnell handeln. In dieser Branche muss man schnell handeln. Gute Stellen sind da selten. Eine Lüge. Natürlich vollkommen aus der Luft gegriffen. Schon allein der Name. Schwarzkowski. Eine Amateurlüge. Aber das hier ist ein Notfall. Und in Notfällen muss man improvisieren. Ach ja, vollkommen klar. Das heißt nicht, dass ich... Nein, ich weiß es. Vollkommen klar. Also ich hätte euch wirklich gern... Ist schon in Ordnung. Hey, das ist sowas von in Ordnung. Also keiner... Deswegen dachte ich, es wäre besser, nicht zu... Ja, ich verstehe. Wegen der Missverständnisse. Du hast recht. Der möglichen Missverständnisse. Und damit meine ich nein, nicht, nein, dass... Nein, nein, wir haben uns nicht... Nein, ich meine nicht, dass ihr was wir falsch... Wir haben uns keine... Dass ihr was falsch verstanden habt. Wir haben uns keine Hoffnungen gemacht oder so. Das ist eine Kanzlei, die keine, du brauchst, keine du Pro Bono-Fälle Du schuldest uns keine Erklärung. Pro Bono-Fälle sind Fälle, in denen man... Ich weiß, was Pro Bono-Fälle sind. ...umsonst vertritt. Tut mir leid, ich wollte nicht... Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich dir gesagt. Ich wollte dich wirklich... Ich hätte dir gesagt, was das heißt. Ich gucke mir die Sendung an. Okay. Die Anwaltssendung. Ja. Ich weiß, was das heißt. Ich bezweifle das nicht. Ich habe das nie bezweifelt. Nein. Ich weiß. Ich wollte bloß... Ich schwöre dir, ich habe wirklich, wirklich... Ich wollte bloß sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Na dann, Dann gehe ich jetzt besser. Ich gehe jetzt besser. Ja. Ich gehe jetzt besser. Dann geh doch. Zwischen mir und einem Dasein als guter Mensch liegt eine mehrspurige Landstraße, die an einem Obstgarten vorüberführt. Liegt die unvermeidliche Enttäuschung meiner Mutter, das blutende Herz meines einzigen Freundes aus Kindertagen, die Laubfroschaugen seiner Süßen. Und wenn ich ganz genau hinhöre, auch das Piep, Piep, Piep der Beatmungsmaschine, die den kleinen Zachary am Leben hält. Wer wollte nicht vor all dem wegrennen? Ich auf jeden Fall, ich sage das sofort, ziemlich schnell und mehrmals hintereinander, bevor ich es mir anders überlege, ziemlich schnell, bevor ich unwiederbringlich verstehe, dass die Argumentation nicht haltbar ist. Ich sage es sofort. Mein Geistervater hat gesagt, wenn du liebst, musst du abhauen. Und wegen der mehrspurigen Landstraße zwischen mir und einem Dasein als guter Mensch wollte ich das gerne so verstehen, dass also abhauen, vor denen fliehen, die ich wirklich liebe und die mich wirklich lieben, in gewisser Weise das Richtige wäre. Das moralisch Gute, auch wenn es, denke ich, im Großen und Ganzen eher darum ging, dem anderen die Freiheit zu lassen, durch die Welt zu schweifen und sein Leben zu leben. Ich sage es sofort, bevor ich schmelze. Oh nein, ich denke... Das heißt, hau ab. Hau ab vor mir, der ich gut bin. Hau ab vor mir, die du beschmutzt. Hau ab vor mir, die du anekelst, Gilles-Jean. Gilles-Jean, du ekelst mich an. Das passt schon eher, oder? Das passt schon eher. Zu anderen Zeiten hätte ich das vielleicht gekonnt, wer weiß. Raymond Black verlassen. Eine kleine Praxis auf dem Land aufmachen, die kleinen Leute verteidigen, die ich aber nicht als kleine Leute bezeichnen würde, weil das erniedrigend ist, und aus meinem Rücken die Altersstütze für diese von ihrer Trauer umwehten Mutter zu schnitzen, aber nicht ohne zuerst Zachary zu retten. Und alle wären glücklich gewesen. Stattdessen nehme ich meine Füße, lasse sie die Pedale meines Luxusautos niederdrücken, fahre sie zum Flughafen. Ich suche die Anzeigetafel nach unmittelbaren Abflügen ab. Kaufe mir ein sündhaft teures Ticket nach London und ganz kurz vor dem Boarding rufe ich Philip Bartleby, meinen schottisch karierten Liebhaber, an und schreie ins Telefon, dass ich komme, dass ich wiederkomme, dass ich endlich komme und sage mir, dass im Grunde meine mehrspurige Landstraße der Atlantik ist. Und der Weg, den ich zurücklegen muss, nicht zwischen mir und einem Dasein als guter Mensch liegt, sondern zwischen mir und Philip Bartleby. Und ich sage mir, wenn ich erst in London bin, schreibe ich ihm eine Karte für meine Mutter, eine Karte für Bruno, ganz altmodisch. Ich werde das machen, wie es sich gehört. Ich werde ihnen schreiben, dass sie mich im Grunde gerettet haben, mich wieder liebesfähig gemacht haben. Ich werde ihnen schreiben, das alles hat einen Sinn, das alles hat einen wunderbaren Sinn. Ich werde Ihnen sagen, ihr habt einen guten Menschen aus mir gemacht. Ihr habt mir den Weg gezeigt und ich werde mich so geistreich finden, dass mir dabei die Tränen kommen. Und ich werde so sehr damit beschäftigt sein, mich geistreich zu finden, bis mir die Tränen kommen, dass ich nicht sofort die Hitze bemerken werde, die große, schreckliche Hitze von Körpern, die explodieren und sich verflüssigen. Von Haaren, die zu Staub zerfallen, von Schädeln, die bersten, von Stimmbändern, die sich verheddern und mit dem metallischen Fleisch einer Linienmaschine verschmelzen, die irgendwo vor der neufundländischen Küste im Meer versinkt. Es wird keine Überlebenden geben, wie gewöhnlich. Ich habe nie ein Testament gemacht. Alles, was mir gehört, geht an meine Mutter. Meine Mutter wird alles, was mir gehört, Bruno und Isabel geben. Sie wird zu Bruno sagen: Geld, was soll ich denn damit anfangen? Ich habe den Wind, der mich umweht. Und jetzt sind sie da drin zu viert, das hält mich warm. Bruno und Isabel, nunmehr Millionäre, werden sich einen anderen Anwalt suchen, werden ihren Prozess gewinnen, rein aus Prinzip, wie meine Mutter sagen wird, und werden Zachary zur Behandlung in die besten Krankenhäuser der USA bringen. Ihre Geduld wird Früchte tragen und einige Monate später wird Zachary Zeichen der Besserung zeigen, die es ihnen erlauben werden, auf eine beinahe vollständige Genesung zu hoffen. Oft wird Bruno in ihrem Haus am Meer sein Glas zum Ozean erheben und zu Isabel sagen: Er war echt ein guter Kerl. Stimmt's? Er war ein guter Kerl. Und Isabel wird nicken, denn auch wenn sie mich besser durchschaut hat als sonst irgendjemand, möchte sie ihrem Bruno nicht wehtun. Sie wird denken: Eigentlich ist die Sache so. Wenn irgendjemand, egal wer, versucht, etwas Gutes zu tun, gibt es immer irgendjemand irgendwo, der dafür bezahlen wird. Isabel wird überlegen, ob sie die Wahrheit aussprechen soll, aber die Wahrheit wäre entmutigend. Das Wetter an diesem Abend auf der Terrasse wird so herrlich sein und die Aussicht atemberaubend schön. Ein guter Mensch von Fanny Britt, aus dem kanadischen Französisch von Frank Weigand. Es spielten Gilles, Matthias Buntschuh, Gilles Mutter, Bärbel Rühl, Gilles Vater, Guido Lamprecht, Bruno, Bijan Samani, Isabelle, Lou Zölkau, Maître Raymond, Rudolf Kowalski. Musik, Daniel Dickmeis. Technische Realisation Gertrud Glosemeier und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Pia Frede. Regie Steffen Moratz. Produktion Saarländischer Rundfunk und Deutschlandradio Kultur 2016. Auch am kommenden Sonntag, das ist der 24. Juni, gibt es ein Hörspiel von einer kanadisch-französischen Schriftstellerin und Journalistin. Ein Leben mehr nach dem Roman von Jocelyn Saussier, die 1948 in der Provinz New Brunswick geboren wurde. Ein Leben mehr erzählt die Geschichte von drei alten Männern, die sich in die nordkanadischen Wälder zurückgezogen haben. Sie wollen in Freiheit selbstbestimmt leben und nicht in irgendeinem Seniorenheim enden. Und eines Tages stößt eine Journalistin auf Recherchereise zu ihnen. Sie sucht nach dem letzten Überlebenden der großen Brände und vermutet, dass einer der drei Alten Boy Chuck ist. Neben der Journalistin trifft kurze Zeit später eine zierliche alte Dame ein, etwas verwirrt, aber sehr liebenswert. Sie wurde von ihrem Neffen aus einer psychiatrischen Anstalt gerettet, in der sie seit 60 Jahren ausharren musste. Bei den alten Männern scheint sie in Sicherheit. Die Journalistin und die alte Dame bringen etwas Unruhe in die Einsiedelei, aber sie geben auch Mut, dass am Lebensende immer noch etwas Neues und Aufregendes passieren kann. Für mich hat alles an einem Aprilnachmittag im Hyde Park von Toronto begonnen. Auf einer Bank unter einer großen kahlen Eiche saß eine zierliche Frau, verschrumpelt bis auf die Knochen, in einem blauen Wollmantel mit so einer rosa Baskenmütze. Sie ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Ich habe sie mir eine Weile angeschaut. In ihrem Innern war etwas in der Schwebe, als würde sie beim Vogelfüttern von unzähligen Gedanken getragen, die sich um sie herum ausbreiteten. Anfangs unterhielten wir uns über die alten Eichen im Hyde Park, über den kalten Frühling, über den Lärm der Stadt, der entfernt zu hören war. Und irgendwie kamen wir darauf, dass die alte Dame eine Überlebende des großen Brandes von Matheson war. Er hatte 243 Opfer gefordert. Und das waren nur die amtlichen Zahlen. Die Goldgräber, Fallensteller und Landstreicher, die es offiziell gar nicht gab, wurden nicht mitgezählt, sagte sie. Immer wieder schweiften ihre Gedanken ab. Sie beschwerte sich über den Müll, der im Park herumlag. Wir unterhielten uns über die Verrohung der Sitten und wieder über die großen Brände. Wie launisch Feuer ist, wie es die Berge erklimmt und den Himmel rot färbt, wie es faucht, sich aufbäumt, Gott spielt, alles Leben vernichtet, von einem Flussufer zum anderen springt, sich in den Sumpf frisst. Die alte Dame erzählte mir von einer riesigen schwarzen Rauchwolke, die den Himmel verdüsterte. Vor lauter Hitze wird die Luft knapp. Und man kann kaum noch atmen. Die Vögel fielen vom Himmel und stürzten uns tot vor die Füße, sagte sie. Es regnete Vögel. Wenn das Feuer weiterzieht, seufzt die Erde noch eine ganze Weile. Bäume explodieren in Zeitlupe. Die verkohlten Überreste knacken und fauchen. Dann ist der Himmel wieder klar, aber die Erde brennt noch. Himmel und Erde leuchten in einem goldenen Licht. Es ist das Licht Gottes, mit dem er uns zu sich holt, sagten die Leute. Sie glaubten, dass die Welt untergegangen war. Wenn ich an diesem Nachmittag im High Park ein Foto von der alten Dame gemacht hätte, wenn ich versucht hätte, dieses besondere Licht in ihren Augen einzufangen, wäre ich vermutlich nicht in den Norden gefahren und hätte nicht nach weiteren Überlebenden der großen Brände gesucht. Ein Leben mehr. Nach dem Roman Il pleuvait des oiseaux von Jocelyne Saussier. Aus dem kanadischen Französisch von Sonja Fink. Hörspielbearbeitung Andreas Jungwirth. Ich fand sie in tristen Kleinstädten, verlassenen Dörfern und in Altenheimen. Ich traf alte Menschen, fotografierte sie. Ein Leben mehr nach dem Roman von Jocelyne Saussier. Regie Ulrich Lampen, also am nächsten Sonntag wieder um 18.30 Uhr. Und an dieser Stelle noch eine Empfehlung, sozusagen von Haus zu Haus. Alle 6 Monate gibt es in der Hörspiel- und Feature-Broschüre des Deutschlandradio eine umfassende Vorschau auf gut 100 Stunden Radio. Und hier finden Sie alle Sendungen und Programmtexte eines Halbjahres zusammen mit einem Gastbeitrag, Produktionsfotos, Veranstaltungshinweisen und vielem mehr. Hörspiele, Feature, Klangkunst übersichtlich in einem Heft. Und Sie können diese Broschüre kostenfrei abonnieren. Wenden Sie sich einfach an den Hörerservice unter hörerservice@deutschlandradio.de, Hörer mit OE. Oder aber Sie rufen uns ganz einfach an, montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0221 345 1831 0221 345 1831.